Martin, ich mach Schluss. Schluss. 9 Uhr schon wieder ein und morgen wieder ein Malochen. Danke, Martin. Ich bin fertig. Fertig. Ich bin so fertig. Ich muss schlafen. Schlafen, Baby. Ich muss schlafen. Schlafen, Baby. Ich muss schlafen, schlafen, Baby, schlafen, schlafen, schlafen, I'm auch schlafen, können nicht mal alle. So, Martin, so viel zum Schluss. Hauen Sie rein und zocken.